Vegas City, Nightlife Action, Skimaske mit Aktenkoffer, schwarzer Smoking, wie gesehen, 47er Kalaschnikova, kill das Überwachungssystem, komm als Gebäudereiniger, verkleidet ins Gebäudereiniger, spring mit dem Plastik, Sprengstoff, Wände weg, kaputt, der Benz Casino mit nem Girl im Arm, Eminem Tattoo, Maulwurf in dem Komplex, Chip Trick mit dem Kartengeber, leg das Pulver auf den Tisch und ball allein, Business, Safari Jäger, let's go, Doppel-Null, russisch Roulette, zwei Schuss Richtung Head, Kopf von dem Bullet zerfetzt. Rücken an Rücken mit Bebber, zerschießt das Casino mit Short Uzi. Lasser den Bude mit Leichen und kille mit eiserner Mimik. George Clooney, spreng in den stillenen Safe. Boss, bitch, ich packe die Louis Vuitton. Schick die ganze Security vor. Im Körper des Feindes, Face Off. Kein Kopf der Welt legt heute Money Rain in Ketten. Überfall auf dein Casino, Ocean Money Rain's 11. Money Rain's 11. Kein Bulle der Welt legt uns in Ketten, yeah, ey. Money Ray ain't still laughing. Die Besten im organisierten Verbrechen, ey, yeah. Sprenge dein Casino in die Luft, ich nimm dein Money, Money, Money, yeah, yeah. Halte dir die 6 Kaliber an die Brust, ich nimm dein Money, Money, Money. Den Ballermann an Kopf, Kopf. Geiselnahme, ey. Die Cops umzingeln uns, Zivilautos und Streifenwagen, überrolle alles, alles. Rase durch die Straßensperren, Interpol beschattet uns, Fotos mit der schwarzen Canon. Ich spring aus dem Geiselbus in den Porsche Panamera, Mera. Zerr den Wichs einfach raus, raus. San Andreas, aha. Keine Rücksicht auf niemanden. Niemanden, schmeiß auf den Rücksitz die Lilanen, Lilanen. Vollgas mit Kickdown Biatch. Biatch, jetzt wird gleich die Lage riskant, lade die Gun, zieh und schieß, setz die Straßen in Brand, in Brand. Dränge die Cops in die Enge, bänge mit Glocks in die Menge, sprenge die fucking Blocks in die Luft, jage den Männern ein Loch in die Brust, Loch in die Brust. Kein Kopf der Welt legt heute Money Rain in Ketten, Überfall auf dein Casino, Ocean Money Rain's 11.